So hießen die Söhne Israels, die nach Ägypten gekommen waren, mit Jakob waren sie gekommen, jeder nebst seiner Familie, Ruben, Simeon, Levi und Juda. Issachar, Sebulon und Benjamin. Dan und Naphtali, Gad und Asser. Die Gesamtzahl der Nachkommen Jakobs aber betrug 70 Seelen, Josef aber war schon in Ägypten. Hierauf starb Josef und alle seine Brüder, sowie jenes ganze Geschlecht. Und die Israeliten waren fruchtbar und nahmen überhand und wurden viel und überaus zahlreich, so dass das Land von ihnen voll war. Da trat ein neuer König in Ägypten auf, der Josef nicht mehr gekannt hatte. Der sprach zu seinen Untertanen, das Volk der Israeliten wird ja zahlreicher und mächtiger als wir. Wohlan, wir wollen klug gegen es verfahren, sonst könnte es allzu zahlreich werden und sich, falls wir in einen Krieg verwickelt werden, auch noch zu unseren Feinden schlagen, uns bekämpfen und aus dem Lande wegziehen. Da bestellten sie über es Fronvögte, um es zu drücken mit ihren Fronarbeiten, und es baute dem Pharao Vorratsstädte, Pithom und Ramses. Je mehr sie es aber drückten, desto mehr nahm es zu und breitete sich aus, so dass sie vor den Israeliten Angst bekamen. Da zwangen die Ägypter die Israeliten zu harter Sklavenarbeit und verbitterten ihnen das Leben mit harter Arbeit in Lehm und Ziegeln und allerlei Feldarbeiten, lauter Arbeiten, die sie mit Zwang durch sie ausführen ließen. Der König von Ägypten aber befahl den Hebammen der Hebräer, die eine derselben hieß Sifra, die andere Pua, wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, so sollt ihr auf den Gebärstuhl sehen, wenn es ein Knäblein ist, so sollt ihr es ums Leben bringen, wenn es aber ein Mädchen ist, so mag es am Leben bleiben. Die Hebammen jedoch waren gottesfürchtig und führten nicht aus, was der König von Ägypten ihnen geboten hatte, sondern ließen die Knäblein am Leben. Da ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie, warum handelt ihr so und lasst die Knäblein am Leben? Die Hebammen antworteten dem Pharao, ja, die Hebräerinnen sind nicht, wie die ägyptischen Weiber, sondern kräftig, ehe noch die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie immer schon geboren. Gott aber ließ es den Hebammen gut ergehen, und das Volk wurde zahlreich und sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, verlieh er ihnen Kinderreichtum. Hierauf befahl der Pharao allen seinen Untertanen, alle Knäblein, die den Hebräern geboren werden, sollt ihr in den Nil werfen, alle Mädchen aber mögt ihr am Leben lassen.